heute Nacht. Wir sind ständig breit. Tod sich zu jeder Zeit. Wo wir sind, der Kreis nicht laschen. Und auch der letzte Yeah.